oder andersrum, so wie es kommt, so ist es recht. Es kommt ja sowieso nicht so, ist keiner Mensch. Ob es so oder anders kommt, so wie es kommt, so ist es recht.